Regen fällt, verschwommene Sicht. Blind vor lauter Gegenlicht. Vergesse bloß das Atmen nicht. Jag, vergiss das Atmen nicht. Du weißt, dass du am Fahren bist. Straße nass, ich sehe nichts. Ist alles hier so nebelig. Tacho zeigt mir, kann ich nicht. Radio laut, doch höre nichts. Drücke durch, blinke links. Gedanken in Sekundenschlaf. Freie Fahrt ins Nimmerland. Vielleicht kommen wir ja niemals an. Leicht kommen wir doch niemals an. Wir kommen hier im Nimmerland. Gedanken im Sekundenschlaf. Freie Fahrt ins Nimmerland. So viel zu erleben grad. Fang jeden Tag von vorne an. So was, wo ich mich halten kann. Fahr immer an die gleiche Wand. Warum ist das so schwer, verdammt? Würd gern fühlen, aber erlaub's mir nicht. Mir ist kalt vor Angst, das ist es nicht. Die Uhr sagt, schneller geht es nicht. Regen bricht das Abendlicht. Scheiße, Mama, find ich mich. Alles so schnell, drück drauf, es geht alles so schnell. Drück drauf, es geht alles so schnell. Drück drauf, es geht alles so schnell. Drück drauf, es geht alles so schnell. Es gibt nichts, was mich hält. Es gibt nichts, was mich hält. Gib mir was, das mich hält. Gib mir was, das mich hält.